The miles I swam to hold my mother's tiny hand. The miles I'd swim to see my mother young again. I held the hem of her skirt, tracing circles in the dirt. Stepped on a copperhead snake. My only fear lay at the bottom of the lake. Mercy follows me, mercy follows, I'm sure. Mercy is the red bird at the back door. She wears a little orange vest, an apron or her black silk dress. She shot 12-point bomb. Dad said it was only luck. She's playing tulips, singing, please, please last. Wounded bird keeps banging at the glass. Mercy follows me, mercy follows, I'm sure. Mercy is the red bird at the back door. She's gone away 500 miles. Mercy, yeah. Mother's singing, mercy. Mother's singing, mercy, yeah. Mother's singing, mercy. So etwas werden wir heute noch öfter hören können. Eine elektrische Gitarre mit Tremolo-Effekt erzeugt entweder durch eine entsprechende Möglichkeit direkt im Gitarrenverstärker oder durch ein kleines Extra-Effektgerät zwischen Gitarre und Verstärker. Im Ergebnis ist das Gleiche. Ein Ton, der periodisch lauter und leiser wird. Es gibt da mehrere Möglichkeiten der Einstellung. Die Geschwindigkeit zwischen laut und leise, die Deutlichkeit zwischen laut und leise, also die Unterschiede, Abstände jeweils zwischen ganz laut und ganz leise und auch, ob der Wechsel der Lautstärke hart, abrupt vonstatten geht oder weicher. All das wird auftauchen in den insgesamt 25 Stücken bis 3 Uhr. Nummer 1 kam eben von September 67, so nennen sich zwei Musikerinnen aus dem US-Staat Virginia. Aus ihrem gerade erschienenen Album Lucky Shoe war das Mercy is the Red Bird. Man könnte sich das ja mal theoretisch ohne Tremolo-Effekt vorstellen, aber ich glaube, dann würde es an Ausdruck, Atmosphäre erheblich einbüßen. Genauso wie das hier. Thank you. Tiefe Saiten auf der E-Gitarre, beide Male noch schöner mit Tremolo-Effekt. Zuerst die Titelmelodie zur Fernsehkultserie Twin Peaks, danach Altmeister Duane Eddy als damals 20-Jähriger mit seinem ersten Hit Rebel Rouser aus dem Jahr 1958. Viele weitere Instrumentalstücke sollten folgen. Duane Eddy war stilbildend und ist es bis heute, siehe Twin Peaks oder etwas dezenter hier die Gitarre von Volke Jensen. Der hat gerade in Hamburg das letzte Tilman Rossmi-Album produziert, daraus das Feld der Liebe. Thank you. warten auf ein Wunder. Manche Leute suchen immer unten im Keller, aber eins ist sicher, dass diese fundamentale Wahrheit und der Wert niemandem entgehen. Auf dem Feld der Liebe werden wir genau das ernten, was wir sehen. Und es wird Stürme geben. Wir müssen lernen, uns auseinanderzusetzen. Aber lass uns bitte nicht aufgeben. Denn du weißt, Liebe ist Arbeit. Ja, die Liebe macht eine Menge Arbeit, aber ich bin bereit. Auf dieser ganzen weiten Welt, was sich so sehr lohnt, wie die Arbeit auf diesem Feld, auf dem Feld der Liebe. aus zwei neuen Alben mit jeweils relativ dezentem Tremolo-Effekt auf den Gitarren. Nach Tilman Rosmi eben die Pearlfishers, das ist ein Duo aus Glasgow, ihr Album The Strange Underworld of the Tall Puppies, daraus der Song They Met Too Late. Vorhin in einer ersten Beschreibung des Tremolo-Effekts wies ich unter anderem auf die Geschwindigkeit und Deutlichkeit bzw. Stärke hin, nach denen man Tremolo einstellen und dann eben auch einsetzen kann. In den nächsten Stücken ist ganz deutlich, dass der Tremolo-Effekt der Gitarre praktisch zum Hauptgrundrhythmus von vornherein dazugehört. Das heißt, Tremolo nicht so sehr als Soundzugabe, um die Gitarre interessanter oder irgendwie geheimnisvoller klingen zu lassen, sondern Tremolo als Rhythmusbestandteil, der praktisch das Zeitmaß setzt für alles andere. Als zweite gleich R.E.M., doch zunächst die Smiths, How Soon Is Now. I'm the sun and the air of a shyness that is criminally vulgar. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody else that is criminally vulgar. I am the son and heir of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody else.

Tremolo auf den Gitarren würden diese Stücke nicht funktionieren, beziehungsweise ganz anders und wahrscheinlich ganz langweilig klingen. Die Smiths, How Soon Is Now und anschließend R.E.M. mit Crush With Eyeliner. Ich habe das vor ein paar Jahren auch live gehört. Gitarrist Peter Buck fing einfach an mit dem Stück. Bei einer falschen Tremolo-Geschwindigkeit hätte das natürlich böse enden können, aber entweder hatte er einen extra Tremolo-Roadie nur für dieses Stück oder, was ich annehme, eine digitale Abspeicherung der benötigten Tremolo-Parameter. Ein Knopfdruck und die gewünschte Einstellung ist da, ohne erst nochmal die analogen Drehregler nachzustellen wie früher. Hier aber jetzt noch ein Stück mit einer deutlichen Tremolo-Gitarre im Zeitmaß der Achtelnoten. Bewitched heißt es, von der Nachfolgeband zu Galaxy 500 aus den Staaten. Diese Band heißt Luna. All of a sudden, the girl of my dreams she never asks. She always screams. Do you see her face in a puddle at my feet? As I bend down to kiss the street, smile is forced. never asks. She always screams. So viel Tremolo-Gitarren, zuletzt Luna, sind wir jetzt bei Tasteninstrumenten angelangt. Denn auch die lassen sich natürlich in der Lautstärke beeinflussen wie eine Gitarre. Wie eben bei Blur aus ihrem letzten Album Strange News from Another Star. Gleich mehrere Keyboards mit Tremolo-Effekt waren da zu hören. Gleich bei Stevie Wonder ist es nur ein E-Piano, jedenfalls was Tremolo angeht. Und zwar das berühmte, alte, legendäre Fender Rhodes. Das hatte schon einen Tremolo-Regler eingebaut und wenn man es dann noch Stereo abnahm, hat man gleichzeitig rechts-links mit dem Effekt laut-leise. aus Stevie Wonders Soloalbum von 1972, Music of My Mind, hier I Love Every Little Thing About You. So they say you're not my friend. You've been here through thick and thin. And all I need to, girl, love you. And all I wanna do is talk about you. I'm here to say I love you more each day. And I just wanna tell the world that I love you. As I do, they don't know what you've done for me. You made such a happy man out of me, and I'm here to say, love you every day. Yeah, I just wanna tell the world that I love you so. Zweimal Musik von 1972, zweimal aus den USA, zweimal mit Tremolo Piano, nach Stevie Wonder, Steely Dan mit Do It Again. Donald Fagen als Keyboarder legt ja immer viel Wert auf genau den richtigen Sound und er wird gewusst haben, dass er mit Tremolo gerade hier noch ein i-Tüpfelchen draufsetzen konnte und prompt wirkte das Ganze flirrender, nicht so statisch. Bis zum Schluss der ersten Stunde hören wir gleich noch ein Stück mit Tremolo Orgel. Die Sterne aus Hamburg, aus ihrem letztjährigen Album Posen. Was Tonveränderungen bei Orgeln angeht, so ist das eigentlich ein Kapitel für sich. Stichwort Leslie in Verbindung mit einer Hammond B3-Orgel zum Beispiel. Da rotieren Lautsprecher in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und bewirken so eine Frequenz- und Phasenmodulation. Tremolo ist dagegen ja einfach laut leise und bei der Orgel gleich ist es zuallererst Tremolo. Ob auch noch ein bisschen Leslie dabei ist oder der Effekt durch eine bestimmte Leslie-Einstellung als quasi Tremolo erscheint, lassen wir ja mal offen. Genauso wie bei manchen Tremolo-Gitarren auch noch Flanging, Phasing, Fuzz, Echo oder sonst was dabei sein kann. Aber in diesem Soundcheck steht eben Tremolo im Mittelpunkt, auch nach den Nachrichten.